Dolby Surround. Der letzte Detektiv. Eine Science-Fiction-Krimiserie von Michael Koser. Heute Traumschiff. Sechs Uhr zehn. Die Sonne ging auf über Babylon. Das stand im Kalender. Zu sehen war es nicht. Seit Monaten streikten die städtischen Putzbrigaden. Der Klimadom war dicht, total verdreckt. Darunter taten 20 Millionen Babylonier das, was sie immer taten. Standen auf, gingen schlafen, liefen herum, gingen arbeiten, brachten sich um, machten Liebe, machten gar nichts, machten weiter. Der 21. September 2015. Ein Tag wie jeder andere. Nicht für Sam. Heute war sein Geburtstag, sagte er. Hey, heute ist mein Geburtstag, jawohl. Der Tag des Herrn. Der Tag des Herrn Samuel. Happy birthday to me. Happy birthday Quatsch. To me. Computer Happy haben keinen Geburtstag. Ach, und wo, so frage ich euer Ehren gezielt, dezidiert und auf den Punkt gebracht, wo kommen sie denn her, die kleinen Computer? Hm? Na? Aus der Fabrik natürlich. Und nochmals, aus der Fabrik, mein Gott, warum nicht gleich vom Klapperstorch? Ja, warum nicht? Also piss mal auf, pass mal auf, du Schneißer. Herr Samuel alias Sam ist mein Computer, ein Versuchsmodell. Nicht mehr ganz neu, mit einem verbalen Tick. Korrektur, mit zahllosen verbalen Ticks. Unausstehlich und unentbehrlich. Ein ganz besonderer Computer. Aber Geburtstag hatte er deshalb noch lange nicht. Also pass mal auf, mein Herr und Gebieter. Da ist Mama Computer und Papa Computer. Und wenn die beiden sich sehr, sehr lieb haben, dann machen sie Interface. Wie bei den kleinen Bienchen und den Blümlein und den Vögelchen. Halt die Backen, Sam, und nimm das Gespräch an. Aye, aye, Sir. Befehlen Sie Bildton? Vor dem Frühstück, lieber nicht. Ja? Und auch Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Spreche ich mit Herrn Jonas? Das tat sie. Jonas am Apparat, nur Jonas, genannt der letzte Detektiv. Einsamer Streiter für Recht und Moral. Und Morgenmuffel. Aber das brauchte ich der Anruferin nicht auf die Nase zu binden. Kommt drauf an. Worauf? Mit wem ich spreche. Großreederei Parnassus. Wir wägen Sie mit einem Auftrag zu betrauen, Herr Jonas. Reizend. Herr Parnassus erwartet Sie. Stellen Sie sich pünktlich um 9 Uhr in unserem Verwaltungsgebäude ein, Herr Jonas. Guten Tag. Sie mich auch. Brauchen wir einen Auftrag, Sammy? Brauchen wir Mäuse, Meister? Todos los días! Das war ein Argument. Das Parnassus-Gebäude stand am nördlichen Ende des Markgrafenboulevard. Genauer, es stand nicht, es lag. Es lag vor Anker. Das Parnassus-Gebäude war ein Schiff, ein klotziger Dampfer, der aussah wie die selige Titanic. Riesig, steil, unsinkbar. Obendrauf 4 Schornsteine. Keine Holo-Illusion, alles echt. Beton und Stahl. Großreederei Parnassus war eine altmodische Firma und konnte sich das leisten. Jonas wusste, was ich gehörte. Er trug einen Blazer, seinen besten und einzigen. Den mit dem Laserloch im Ärmel. Aber das fiel kaum auf. Außerdem war ich gewaschen, rasiert, gefrühstückt. Der korrekte Privatdetektiv, wie er im Buch steht. Gebügelt, geschniegelt und gestriegelt. Oh, welch Wonne und Wohltat fürs schweifende Auge. Shipshape nennt man das in maritimen Kreisen, Sammy. Aha. Ahoi, wohin der Kurs? Der Portier. Mensch, nicht Robot. Wie gesagt, Parnassus war altmodisch. Der Portier trug eine Schirmmütze und dunkelblaue Uniform mit Gold und Strippen. Ein Commodore. Mindestens. Ahoi, Hornblower. Zu Herrn Parnassus. Stopp! Drehen Sie bei oder ich feuere eine Breitseite. Zu welchem Herrn Parnassus? Sie haben mehrere. Wollen Sie zu Herrn Platon Parnassus? Zu Herrn Timon Parnassus? Zu Bion, Kriton, Kliton, Oton, Glaukon, Straton, Lykon, Zenon Parnassus? Oder gar zum Allergrößten und Allerhöchsten Admiralissimus Solon Parnassus? Möge er lange leben und blühen und gedeihen. Große Familie. In der Tat, mein Herr, das sind wir. Ah, Sie gehören auch dazu. Jawohl, mein Herr. Und ich bin stolz darauf. Timoleon Parnassus zu Ihren Diensten. Und Ihr werter Name? Jonas. Nur Jonas. Sie sind angemeldet zu Herrn Jason Parnassus. Abteilung 17, Seniorenschiffe auf dem D-Deck. Den Lift finden Sie an Backbord. Herr Jason Parnassus war Anfang 30. Klein, dunkel. Und ein 90s-Fan. Silberring im linken Nasenflügel. Piercing-Studs in Ohren und Zunge, fast Glatze. Ultraweite Klamotten, überdimensionale Basketballtreter aus virtuellem Leder. Altmodischer Typ. Die Frau an seiner Seite gefiel mir besser. Viel besser. Weil sie so aussah, wie sie hieß. Aphrodite, meine Assistentin. Sie ist zuständig für die Kalispera. Und um die Kalispera geht es, Herr Jonas? Die Kalispera ist unser Seniorenschiff auf der Karibikroute. Ihre Aufgabe, Herr Jonas, ist es... Augenblick. Ein Whisky gern, aber bitte nicht das Sündzeug, das Sie Ihrer Putzfrau zu Weihnachten schenken. Nur ein Spritzer Soda. Danke, ich nehme Platz. So, wenn das geregelt ist, fangen Sie noch mal an. In Ordnung. Jason lief rot an und ballte die Fäustchen. Aphrodite blieb cool. Sie öffnete eine Klappe in der Fastholzverkleidung und produzierte eine Flasche mit Taxa. 13 Sterne. Kein Whisky, aber auch nicht schlecht. Jonas ließ es ruhig angehen. Mit einem großen Brandy-Soda. Zeit für eine Kurzinfo über die Seniorenversorgung in Babylon, beziehungsweise Entsorgung. Darf ich bitten, Herr Samuel? Gesundheit, danke. Herr Präsident, Frau Bürgermeisterin, Exzellenzen, Kommilitonen, Heiligkeiten, meine Damen und Herren. Kurzinfo, Sammy. Ja, ja, sehr gut. Also... Die große Masse unserer teuren Seniorinnen und Senioren, Volksrentner und Rennen allzumal lebt, sofern man das so nennen kann, zu Babypsilon in privaten oder öffentlichen Institutionen, welche ab und an ausgekämmt werden, ausgedünnt, ausgemistet. Fall UFO, Herbst 2013. Ja, natürlich. Wer mehr Moos sein eigen nennt, lässt sich nieder in angenehmeren Gefilden. Zum Bleistift auf der Mittelmeerinsel Palmyra. Fall Knochenarbeit vor einem knappen halben Jahr. Und die richtig Reichen kreuzen auf luxuriösen Seniorenschiffen in den Truppen herum. Diddledum. Im stillen Ozean, lauten Ozean, im indischen Ozean, in der karibischen See. Wie die Kalispera der Großreederei Parnassus. Danke, Sam. Ja. Zurück zur Story. Was, wohin? Mit der Kalispera stimmt was nicht. Das meint jedenfalls Frau von Kohlen und Reibach. Ihr Großvater ist auf der Kalispera seit einem Jahr. Ab und zu ruft sie ihn an, liebevoll und pflichtbewusst. Besuchen kann sie ihn leider nicht. Sie hat überhaupt keine Zeit. Das intensive, aufreibende Leben in der Society, wissen Sie. Außerdem neigt sie zur Seekrankheit. Unter uns, Herr Jonas, in der Regel kümmern sich die Hinterbliebenen, die Angehörigen, wollte ich sagen, wenig um ihre Senioren. Sie sind froh, dass sie los sind. Und für ihr schlechtes Gewissen müssen sie zahlen. Ein Platz auf Ihren Seniorenschiffen kostet mindestens 30.000 Euro im Monat, habe ich mir sagen lassen. Aber dafür bieten wir auch etwas, Herr Jonas. Jeden erdenklichen Luxus, beste Betreuung, absolut erstklassige medizinische Versorgung, alles vom Feinsten. Na wunderbar. Und trotzdem hat Frau von Kohlen und Reibach was auszusetzen. Seit Wochen, sagt sie, kann sie ihren Großvater nicht erreichen. Er kommt nicht ans Phone, will nicht mit ihr reden. Verständlich, wenn man Frau von Kohlen und Reibach kennt. Sie glaubt, ihrem Großvater sei etwas zugestoßen und die Schiffsführung versuche, das zu verheimlichen. Weshalb auch immer. Und sie behauptet, eine gute Bekannte, die auch jemanden auf der Kalispera hat, habe eine ähnliche Erfahrung gemacht. Frau von Kohlen und Reibach hat eine blühende Fantasie. Aber sie ist eine Golffreundin des Admiralissimus. Sie hat ihn genervt. Und er, möge er lange leben, blühen und gedeihen, er nervt uns. Vor ein paar Tagen haben wir einen Mann unserer internen Aufsichtsabteilung zur Kalispera geschickt. Einen diplomierten, staatlich geprüften Investigator. Leider... Ein tragischer Unfall. Kurz vor der Landung auf dem Schiff ist sein Helikopter ins Meer gestürzt. Keine Überlebenden. Zufall? Oder steckte was anderes dahinter? Aber vielleicht hatte auch Jonas eine blühende Fantasie. Apropos Jonas. Was hatte die Sache mit mir zu tun? Der Admiralissimus besteht auf einer unabhängigen Untersuchung. Durch einen privaten Detektiv. Ihr Name kam ins Spiel, Herr Jonas. Ich soll auf die Kalispera. Als verdeckter Ermittler. Sie werden sich dort umsehen und nach Ihrer Rückkehr dem Admiralissimus Bericht erstatten. Damit er sich beruhigt. Möge er lange leben, blühen und so weiter. Wie viel? Ihr Honorar, meinen Sie, soweit wir informiert sind, verlangen Sie für gewöhnlich 130 Euro pro Tag. 150 plus Spesen. Aber das gilt nur für normale Fälle in und um Babylon. Wenn ich in die Karibik reisen muss... Also, wie viel? 3000 Euro pauschal. Bei erhöhtem Schwierigkeitsgrad das Doppelte. 5000. Zeigen Sie ihm das Bild, Jason. Wie finden Sie dieses Holoporträt, Herr Jonas? Scheußlich. Auf den Schreck brauche ich noch ein Brandy. Wer ist der hässliche Gnom? Das Phantom der Oper? Der Glöckner von Notre Dame? Das sind Sie, Herr Jonas. Lassen Sie mich erklären. Abgebildet ist der vor kurzem verschiedene Großonkel einer meiner Ex-Partnerinnen. Sie, Herr Jonas, werden seine Identität übernehmen und sein Gesicht per Plastiface. Und als genuiner betuchter Greis eine Suite auf der Kalispera buchen. So können Sie, ohne Verdacht zu erregen, Ihre Aufgabe wahrnehmen. Mit diesem Gesicht. Sehen Sie es so, Herr Jonas. Ein paar schöne Tage in der Karibik. Ein Kurzurlaub im schwimmenden Luxushotel. Mit diesem Gesicht. Und 5000 Euro, Herr Jonas. Für einen stressfreien, absolut ungefährlichen Job. Davon war ich nicht überzeugt. Ganz und gar nicht. Aber da war mein Kontostand. Und vor allem war da die Sehnsucht nach einem weißen Schiff auf blauem Meer und nach der Sonne. Sichtbar, strahlend und warm. Jonas übernahm den Auftrag und ließ sich im nächsten Plastiface-Shop das neue Gesicht verpassen. Wie Gizzikit gar nicht hinschauen darf, Mann. Krieg dich ein, Sammy. Du wirst dich dran gewöhnen. Niemals. Sieht aus wie ein Schlunz. Und wie lautet nunmehr der Roverter Name? Hm? Indem Sam doch wissen muss, wie er den Meister zu titulieren habe. Moment. Die schöne Aphrodite hat mir es aufgeschrieben. Ja, hier. Jodokus. Jaromir Jodokus. 69 Jahre. 96 Jahre. Immerhin anständiger Name. Mit Doppel-J. Anständig? Jodokus? Der Name ist ein Jokus und Puk und Fidibus. Jede weitere Reimerei verbitte ich mir, ganz energisch. Ja. Sind euer Ungnaden zu Hause für Chefinspektor Kotzbrock? Brock, was wollen Sie? Wenn ich Sie wäre, Jonas, würde ich in den nächsten Tagen nicht verreisen. Sie sind aber nicht Jonas Brock. Und was noch besser ist, ich bin nicht Sie. Bleiben Sie zu Hause, Jonas. Babylon ist auch ganz schön. Ist Ihnen ein Aktenordner auf den Kopf gefallen? Die Truppen können sehr ungesund sein. Man hört so dies und jenes in der zentralen Sicherheitsverwaltung. Lassen Sie sich raten, Jonas, fahren Sie nicht weg. Ja, was denn du? Hör, mein Jonas, lass dir sagen, der Auftrag tut mir nicht behagen. Er stinkt, wenn Chefinspektor Brock irgendwie mit drinsteckt. Egal, Brock hat mir gar nichts zu sagen. Ich fahre. Und du, mein Sam, kommst mit. Oh, karibische Nächte. Daiquiri, Cour Libre, Limbo, Reggae und Kalypso, dunkelhäutige Schönheiten mit Glutaugen und biegsamen Körpern. Wovon ein 96-jähriger Greis etwa so viel hat wie, sagen wir, ein Computer aus Metall und Plastik. Parole Rollstuhl, Sammy. Hörgerät und Herzschrittmacher, Haarausfall, Hautausschlag. Harnkatheter. Hirnverkalkung. In diesem Sinne, auf geht's, Herr Jodokus. Blow, boys, blow for California. There's plenty of gold, so I am told, on the banks of Sacramento. Oh, mit biegsamen Körpern, Schönheit, dunkle Kuba, Libre, Karibik. Oh. Ein Panorama wie aus einem schicken Reiseprospekt. Holo, Hochglanz, wunderschön und unwahrscheinlich bunt. Das Meer quietschblau, ganz weit hinten ein dunkler Streifen. Das mittelamerikanische Festland, Costa Guana. Der Himmel fast so blau wie das Meer. Eine strahlende Sonne aus Weißgold, keine Wolke. Nur ein dunkelblauer Helikopter mit dem großen roten P für Parnassus. Im Helikopter zwei Passagiere. Jonas, alias Jaromir Jodokus. Und eine ehrwürdige Greisin in grün-gelb geringelten Capri-Hosen. Sie hieß Jacobea Bond und wollte auch auf die Kalispera. Natürlich ist es teuer, Aber ich sag immer, das letzte Hemd hat keine Taschen. Sein Geld kann der Mensch nicht mitnehmen. An meinem Lebensabend will ich es noch mal so richtig schön haben. Wie alt schätzen Sie mich, Jaromir? Jaromir! Was? Wie alt? Ich? Wie jung, meinen Sie, verehrteste? 70? 89! Im Oktober werde ich 90! Das glaube ich Ihnen nicht! Sie halten mich zum Besten, Teuerste! Schnallen Sie sich bitte an! In Kürze landen wir auf der Kalispera. Da! Da ist sie! Was? Was? Wo? Ah, ja! Schönes Schiff! So weiß und strahlend! Aber so leer! Richtig. Wo waren sie, die munteren Senioren, die liebenswerten Altchen? Auf dem Sonnendeck, neben dem Swimmingpool, sah ich nur ein paar leere Liegestühle und zwei leere Rollstühle am Heliport. Dahinter zwei muskulöse Geschöpfe in weißen Kitteln. Vage weiblich. Miss Body und Miss Building. Eine trat vor, als Jacobea und ich aus dem Helikopter stiegen. Mühsam, wie es sich für alte Leute gehört. Willkommen an Bord der Kalispera. Kapitän Parnassis, Zahlmeisterin Parnassis und Schiffsarzt Dr. Parnassis lassen sich entschuldigen. Ihre unermüdliche Arbeit zum Wohl von Schiff und Menschen verhindert Ihre Anwesenheit. Seien Sie versichert, Sie werden sich bei uns wohlfühlen und wie alle unsere bisherigen Schutzbefohlenen überhaupt nicht mehr vom Bord gehen wollen. Setzen Sie sich in die Rollstühle. Wozu? Ich kann noch ganz gut laufen am Stock. In den Rollstuhl. So ist es besser für Sie und für uns. Frau Jacobea Bond, meine Kollegin April, wird Sie zu Ihrer Kabine auf dem C-Deck bringen. Wir sehen uns beim Essen, Jaromir. Herr Jodokus, Sie haben eine unserer Luxussuiten auf dem A-Deck gebucht? Mit Privatterrasse und Blick auf den Pool. Jawohl. Ganz recht. Festhalten. Ich bin Ihre persönliche Stewardess. Mein Name ist May. November hätte besser gepasst. Und wenn sie wirklich Stewardess war, dann hatte sie den Job in Sing Sing gelernt. Aber die Suite war grandios. Ich kam mir vor wie Mr. Astor auf der Titanic. Vor dem Eisberg. Aber der Eisberg war nahe und kam immer näher. Frau von Kohlen und Reibach hatte recht. Auf der Kalispera gingen seltsame Dinge vor. Warum war kein Mensch an Deck? Es wird Ihnen erstaunlich vorkommen, Herr Jodokus, aber man kann auch von der Sonne zu viel kriegen. Ihre Mitpassagiere sind unter Deck. Ein paar machen mit dem Schiffshelikopter einen Ausflug nach Costa Guana. So, und Sie legen sich jetzt brav hin. Aber ich will mir das Schiff ansehen. Morgen. Jetzt wird geruht. Möchten Sie was trinken? Oh ja. Ich bringe Ihnen einen schönen Kräutertee. Pfui, Deibel! Whisky! Kommt nicht in Frage. Erst muss der Doktor Sie untersuchen. Ich lasse Sie jetzt allein, aber ich bleibe in der Nähe, falls Sie was brauchen. Was? Und, ja, damit Sie nicht auf dumme Gedanken kommen, zum Beispiel Ihre Suite zu verlassen. Sammy. Bei der Arbeit. Was steht zu Diensten, Leuchte des Weltalls? Wozu habe ich dich mitgebracht? Na. Gib mir einen Rat. Was soll ich tun? Ja, was sollst du tun? Was sollst du tun? Abwarten. Abwarten und Kräutertee trinken. Juhu, und eine Buddel voll Rum. Dum, dum. Was blieb mir übrig? Ich setzte mich auf die Terrasse. Mit Blick auf den leeren Pool. Das leere Sonnendeck. Das leere Promenadendeck. Keine Bewegung. Kein Laut. Richtig unheimlich. Es wurde Abend. Die Sonne stand tief. In der Ferne leises Knattern. Näher. Lauter. Der Schiffshelikopter landete auf der Kalispera. Aber es stiegen keine fröhlichen Ausflügler aus der Luke. Nur eine Frau. Ein Weißkittel nahm sie in Empfang. Mit schussbereiter Maschinenpistole. Die Frau hob die Hände. Verblüfft, wie es schien. Und wurde sofort unter Deck gebracht. Ei, Frau Bipsch, da wird doch so Storch in der Pfanne verrückt. Hast du sie erkannt, Kumpel? Ich kann noch ganz gut sehen mit meinen 96 Jahren. Das war Carla. Carla, die Chefin der babylonischen Stadtguerilla. Was hat die auf der Karl Pislera? Korrektur, Kalispera zu suchen? Das war die Frage. Schon einige Male hatten sich die Wege von Jonas und Carla gekreuzt. Sie war so eine Art gute alte Feindin. Wir mochten uns. Irgendwie. Und wir hatten es uns zur Gewohnheit gemacht, einander das Leben zu retten. Zuletzt im Unterweltfall. Mai 2014. Carlas Auftauchen an Bord machte die unerklärliche Geschichte noch unerklärlicher. Und unerklärlich ging es auch gleich weiter. Der Helikopter stieg auf, flog ein paar Meter zur Seite. Aus der offenen Luke fielen 5 Kisten, länglich, einmal 2 Meter. Sie fielen ins Meer und gingen sofort unter. Der Helikopter verschwand am Horizont. Sahen aus wie Särge, die Kisten. Man kommt zum Dinner, Sir. Abendgarderobe erforderlich, wenn Sie den Hinweis gestatten, Sir. Du meinst, ich soll mich umziehen, Sam? Zum festlichen Dinner auf der Kalispera trägt der sowohl wohlgekleidete als auch wohlberatene Gentleman Smoking- und Laserstrulle. Korrektur, Strahler. Letzteren tunlichst unauffällig in der Tasche, Sir. Zusammen mit einem kleinen Computer namens Sam. Mit all diesen notwendigen Dingen versehen, setzte Jonas sich in den Rollstuhl und klingelte die schöne May herbei, auf dass sie ihn in den Speisesaal rolle. Im ganzen großen Speisesaal der Kalispera stand nur ein einziger kleiner Tisch. Ansonsten war er so leer wie das Deck, abgesehen von einem halben Dutzend kräftiger Gestalten an der Wand, in weißen Kitteln, mit Maschinenpistolen. May schob mich an den Tisch. So, bleiben Sie im Rollstuhl. Wo sind die anderen? Welche anderen? Frau Jacobea Bond zum Beispiel. Nie gehört. Sie sind unser einziger Gast, Herr Jonas. Fjodokus! Lassen Sie doch die Geheimnistuerei. Wir wissen, wer Sie sind und weshalb Sie auf die Kalispera gekommen sind. Wir haben Sie erwartet. Die Speisekarte. Ich habe keinen großen Hunger. Sie sollten tüchtig zulangen, Herr Jonas. Dies hier dürfte die letzte Gelegenheit sein. Ihr letztes Abendmahl sozusagen. Oder auch die Henkersmahlzeit. Das Menü war reichhaltig. Austern. Consommé Olga. Pochierter Lachs. Filet Mignon. Spargelsalat, Pfirsiche in Chartreuse, kein Sünd, alles echt. Auf der Kalispera ließ es sich leben und sterben, wie es aussah. Jonas langte zu, in Maßen. Dabei sah ich mich um. Fenster und Türen waren bewacht, bis auf eine Tür, eine kleine, zu einem Nebenraum, darin der Speisenaufzug aus der Küche in den unteren Regionen, eine Spüle, ein Wandschrank. Na wunderbar. Was? Nee, wunderbar. Da geht's raus, Genosse. Das sehe ich nicht, Sammy. Der Nebenraum ist eine Sackgasse. Nur eine Tür zum Speisesaal. Zweifelsohne. Doch ist eurer optischen Beschränktheit nicht aufgefallen, dass besagte Tür einen Schokoriegel, einen Riegel an der Innenseite ihr eigen nennt? Na und? Was bringt das? Kein Fenster. Stattdessen ein Hinter- oder auch Notausgang, Nespa? Den Aufzug meinst du? May, räumen Sie ab und wenn Sie damit fertig sind, bringen Sie mir Kaffee, Cognac und eine Havanna. Selbstverständlich, Herr Jonas. Was immer Sie wünschen, Herr Jonas. Und danach haben wir noch ein ganz spezielles Dessert-Surprise für Sie. Au! May hatte ihre Augen auf dem Tisch. Jonas sprang aus dem Rollstuhl und rammte ihn May in die Kniekehlen. Sie ging zu Boden, mitsamt dem Geschirr. Ehe die Typen an der Wand was unternehmen konnten, war Jonas im Nebenraum, machte die Tür zu, schob den Riegel vor, schnell. Zum Glück war nur mein Gesicht 96. Muskeln, Sehnen und Knochen waren jünger, einige Jahrzehnte. Zum Speisenaufzug. Ein Druck auf den Knopf. Und er ratterte nach unten. Ohne Jonas. Der blieb, wo er war, und quetschte sich in den Wandschrank. Vom Greis zum Gummimenschen. In 10 Sekunden. Reife Leistung. Wo steckt der? Der Aufzug! Er fährt im Aufzug runter! Los, zum Fahrstuhl! Wir fangen ihn in der Küche ab! Alle weg. Bis auf Jonas. Und der sollte auch die Kurve kratzen. Die Wall ist demnächst hierorts recht ungemütlich zu werden, verspricht. Wohin, Sammy? Sie suchen dich unten. Also bleibe ich oben. Ganz oben, Bootsdeck. Welches so heißt, weil dort die Boote sind, wa? Die Rettungsboote, Mann. Verstehen wir uns, mein bester Lalala. Aber sicher. Ich suchte mir ein passendes Boot aus. Ein Boot im Dunkeln. Vorn. Im Bug, wie leicht Matrose Sam sagen würde. Ich machte die Persenning ein Stück weit auf, kroch rein, machte wieder zu. Derweil erfreute Sam mich mit nautisch-musikalischen Darbietungen. Das Monat ob See rum zu trieben, das ist Gott verdammt nicht schlecht. Euer Lordschaft, wünschen eine Zugabe? Bitte sehr, bitte gleich, bitte hier. Nein. What shall we do with the Duncan Sailor? Stopp, Konzert vorbei, Schluss mit lustig. Jetzt wird gearbeitet. Was geht auf der Kalispera vor, Sammy? Ja, was ganz, ganz Beschissenes, Mann. Halten zu Gnaden. Klar, aber was? Gnädige Gehorsamst, man klöpfet. Das höre ich. Ja, willst du denn nicht mal nachküken, wer da ist? Jonas wollte eigentlich nicht. Aber er tat es trotzdem. Ich hob die Persenning. Draußen stand ein Marsmensch mit großen Glubschaugen und einem Laserstrahler. Das war in Ordnung. Ich hatte auch einen. Guten Abend. Oh, Herr Kobea Bunt. Fast hätte ich Sie gelasert. Sie mich? Ich Sie? Glauben Sie, Sie sind schneller? Könnten wir diese Frage später klären? Sie gestatten, dass ich näher trete. Bitte sehr. Machen Sie es sich bequem. Nehmen Sie Ihre Infrarotbrille ab. Damit habe ich gesehen, wie Sie ins Boot geklettert sind, Jonas. Und sind mir nachgekommen. Jonas? Ich weiß, wer Sie sind. Alle wissen, wer ich bin. Wird Zeit, dass ich auch mal was weiß. Wer sind Sie? Wie alt schätzen Sie mich? Das Spiel hatten wir schon, Jakobea. Jackie. Nennen Sie mich Jackie. Ich bin 32. Außerdem, sagte sie, war sie Agentin des GD, des babylonischen Geheimdiensts. Der hatte bekanntlich seine Augen und Ohren überall. Auch bei der Großreederei Parnassus. Und da stimmte was nicht, hatte der GD festgestellt. Das konnte man laut sagen. Wir haben einen interessanten Hinweis bekommen. Die berüchtigte Stadtguerilla wird hier in Aktion treten, auf der Kalispera. Was Sie nicht sagen. Deshalb bin ich hier. Ich soll mich mal umsehen, vergreist per Plastiface. Ich auch. Ja, das wussten wir. Oberst Frank war gar nicht erfreut. Er hat Brock von der Kripo Anweisung gegeben, Sie zurückzuhalten. Das hat er versucht, der gute Brock. Offensichtlich ohne Erfolg. Ja, umso besser. Jetzt sind wir zu zweit. Falls ich mich mit Ihnen zusammentue, Jackie. Das sollten Sie, Jonas. Wissen Sie, was auf der Kalispera vorgeht? Oh, die Frage kommt mir irgendwie bekannt vor. Wissen Sie es? Nein. Aber ich zeig's Ihnen. Kommen Sie mit. Wohin? Unter Deck. Folgen Sie mir. Sie hatte die Infrarotbrille. Ich folgte. Zuerst zu einem Aufzug. Dann nach unten. Ganz nach unten. Bis das Schiff zu Ende war, in den Kielraum. Oder heißt es Orlopdeck? Egal. Unten ging's horizontal weiter, durch ein Labyrinth von engen Gängen, vorbei an flüsternden Maschinen. Neue Gänge. Plötzlich blieb Jackie stehen. Wir sind da. Hier wollte sie mich für immer ablegen. April, meine sogenannte Stewardess. Aber Sie wollten nicht. Ich habe meinen Laser aus dem Handtäschchen gekramt und sie getötet. Die Leiche habe ich in einem leeren Lagerraum versteckt, gleich nebenan. Und wo sind wir hier? Es stöhnt und stinkt. Kanalisation, Knast. Hier, sehen Sie mal durch. Durch die Infrarotbrille wurde das schwarze Loch grün und das Dunkel heller. Wir standen in einem größeren Raum, vor einer Gitterwand. Dahinter Menschen, alte Menschen, etwa 2 Dutzend. Fast nackt, im eigenen Dreck. Beulen und Geschwüre, Hungerbäuche und dürre Rippen, stumpfe Augen, monotone Bewegungen. Oh, das ist es also. Aber warum nur so wenige? Die anderen sind längst über Bord. Wie der Kapitän, die Zahlmeisterin, der Doktor, alle, die nicht mitspielen wollten. Ein paar Alte mussten sie aufheben, damit sie sie im Notfall den besorgten Verwandten am Bildfon präsentieren können. Sie? Wer? May? May, Oberschwester, Leiterin der Pflegeabteilung und einige ihrer Untergebenen. Sie haben die Kalispera übernommen und kassieren jeden Monat für rund 500 Senioren, die es nicht mehr gibt, oder? Die kaum was kosten. Bombengeschäft. 10 Millionen im Monat, wenn nicht mehr. Apropos Bombe. Haben Sie gesehen, Jackie? Rechts an der Wand, die Kiste. Semtex steht drauf. Und daneben. Sieht aus wie ein Zeitzünder. Nicht aktiviert. Das sollten wir uns mal genauer ansehen. Später. Kommen Sie, Jonas. Schnell. Ein winziger Lichtpunkt, weit entfernt. Er kam näher, wurde größer, immer näher, immer größer. Dazu Schritte, Stimmen. Jackie zog mich durch eine Tür, in einen leeren Raum. Ganz leer war er nicht. Auf dem Boden lag eine Frau im weißen Kittel. April. Ein Laserloch zwischen den Augen. Durch den Türspalt konnten wir sehen. Nicht viel, aber es reichte. May. Und ein Begleiter. Kräftig und weiß bekittelt. Mit Maschinenpistole und starker Lampe. Ich frage mich, wo April steckt. Seit sie den Neuzugang nach unten gebracht hat, ist sie verschwunden. Und dieser Schnüffler, dieser Jonas, muss sich ja auch irgendwo rumtreiben. Wir sollten ein Suchkommando organisieren, May. Keine Zeit, Julie. Vielleicht morgen. Jetzt hat Carla Priorität. Das heißt, ihre zweite Botschaft am Parnassus. Diesmal nicht nur über Funk, diesmal visuell per Holo oben auf Deck. Wegen der Dramatik. Wen nehmen wir? Da sieht doch noch ganz passabel aus. Hol ihn raus. Ich muss ihn aber noch waschen und ihm was anziehen. Beeil dich. In einer halben Stunde brauche ich ihn an Deck. Für den großen Auftritt mit Carla. Live-Übertragung nach Babylon. An Deck. Das war unser Stichwort. Als May und Julie mit dem apathischen Alten verschwunden waren, verschwanden wir auch. Ganz schnell. Jackie hatte den Plan der Kalispera gut studiert. Besser als Jonas. Und brachte uns in einer Viertelstunde zurück zur Basis. Ins Rettungsboot. Eine Holo-Live-Sendung wollen sie machen. Mit Carla von der Stadtguerilla. Und dem Alten. Nachts. An Deck. Wozu? Was soll das? Keine Ahnung. Du, Sammy? Sammy. Oh, man geruht doch tatsächlich, sich Sams zu erinnern. Kaltherzig hat man ihn in die Tasche gesperrt, den alten kleinen Computer. Abgeschaltet hat man ihn zum Stillschweigen, verdammt. Ich schalte dich sofort wieder ab, wenn du nicht mit dem Lamentieren aufhörst. Hast du was Konkretes beizutragen? Well, wait. Wait and see. Samuel spricht. Es wird Licht. Und siehe, es wird Licht. On the banks of Sacramento. Wie man's nimmt. Eigentlich am Heliport. Da gingen plötzlich die Scheinwerfer an und machten die Nacht zum Tage, wie man so sagt. Eine kleine Prozession marschierte ins grelle Licht. May, Julie mit seinem Alten. Der war jetzt gesäubert und mit einem weißen Bademantel bekleidet. Aber noch genauso apathisch wie unten. Lithium oder Valium. Dann kam Carla. Zwischen zwei maskierten Frauen in Schwarz mit Maschinenpistolen. Zum Schluss ein Weißkittel mit Holokamera. Unter den Scheinwerfern arrangierten May und ihr Kameramann ein Gruppenbild um Carla. Jackie und Jonas sahen zu, unter der leicht angehobenen Persenning, in der ersten Reihe. Gute Sicht, gute Akustik. So bleiben. Kein falsches Wort, Carla. Keine falsche Bewegung. Wenn Sie nicht spuren, brechen wir sofort ab und kümmern uns nur noch um Sie. Langwierig und ausgiebig. Ist das klar? Ja. Gut. Wenn die Kamera läuft, sagen Sie Folgendes. Ich wiederhole meine Forderung an die Großreederei Parnassus, die ich bereits gestern 20 Uhr über Schiffsfunk gestellt habe. 100 Millionen Euro in Diamanten für die Stadtguerilla. Wenn sie uns nicht bis heute Abend 20 Uhr ausgehändigt werden, sterben alle Senioren auf der Kalispera. Es lebe die Revolution. Verstanden? Ja. Dann zeigen Sie nach links und sagen, damit Sie sehen, dass wir es ernst meinen. Die Kamera schwenkt nach links auf den Alten und auf August. Alles klar? Dann mal los. Carla auf der Kalispera, Take 1, das erste und einzige Mal. Die Kamera lief. Carla sagte ihren Text auf. Die Kamera schwenkte. Eine der schwarzen Frauen hob die Maschinenpistole und mähte den Alten im Bademantel um. Die Kamera stoppte. May war zufrieden. Sehr schön. Expressiv, dramatisch, dringlich. Wie geht's weiter? Wir warten, bis die Diamanten kommen. Und die werden kommen, da bin ich sicher. Dann, werteste Carla, sind sie überflüssig und werden entsorgt. Was ist mit meinen Leuten? Wo sind sie? Immer noch in den Kisten, in denen sie unbemerkt an Bord kommen sollten. Aber nicht mehr im Helikopter, sondern in der schönen blauen Karibik. Wir wussten Bescheid und haben sie gleich aus dem Verkehr gezogen. Sie haben uns in eine Falle gelockt. Die Kalispera mit ihren reichen Alten haben sie uns als Köder ausgelegt. Und wir haben angebissen. Es geht ihnen überhaupt nicht um die Sache. Sache? Mein Gott, ihre Sache. Freiheit, Gleichheit, Revolution. Total veraltet. Sie sind 30 Jahre zurück, Carla. Heute gibt es nur eine Sache. Money, money, money. Aber warum haben sie dann uns auf die Kalispera geholt? Na, weil sie ein wunderbarer Sündenbock sind. Oder Sündenziege, sagt man das? Mit ihrer geschätzten, wenn auch unfreiwilligen Hilfe, können wir unseren großen Fischzug sauber und profitabel abwickeln. Es wird einen Knall geben und die Kalispera wird mit ihnen und den restlichen Alten verschwinden. Nach unten. Wir werden auch verschwinden, aber in eine ganz andere Richtung, mit vielen Millionen in Bar und in Diamanten. Und alle Welt wird Carla und die Stadt Guerilla verantwortlich machen. Als wir in unserem Boot aufwachten, Jackie und ich, war es hell. Vormittag. Ein Geräusch hatte uns geweckt. Ein Helikopter. Ein kleiner blauer Zweisitzer mit dem roten Parnassus-P. Er kreiste über der Kalispera. Wieder waren sie alle am Heliport. May, Carla, die restlichen Monate. Diesmal nicht als Holocrew. Diesmal als Empfangskomitee. Der Helikopter landete. Zwei Figuren stiegen aus. Jason Parnassus im dunkelgrauen 90s-Look, gekrönt von einer schwarzen Baseballkappe. Und Aphrodite. Weiter weißer Hut, weißes Sonnentop, knappe weiße Shorts. Wunderschön und schaumgeboren. Als die Rotorblätter stillstanden, griff Jason hinter den Sitz, zog einen schwarzen Aktenkoffer heraus. Bewegung ging durch die Kalispera-Truppe. Darauf hatten sie gewartet. Die Diamanten. Im Wert von 100 Millionen Euro, wie Sie es verlangt haben. Geben Sie her. In Ordnung. Erschieß ihn, Julie. Was? Afroherzchen, komm in meine Arme. Wir haben es geschafft, May Schätzchen. Eine heiße Begrüßung. Der tote Jason wurde derweil über die Reling befördert. Und der letzte noch fehlende Stein im großen Kalispera-Puzzle klickte ein. Eigentlich klar. Jemand im Parnassus Hauptquartier musste am Coup beteiligt sein. Und wer ist geeigneter als die Person, die für die Kalispera zuständig ist? Ich nehme an, May und Aphrodite haben die Sache gemeinsam geplant. May hat die Kalispera in ihre Gewalt gebracht. Und Aphrodite hat dafür gesorgt, dass die Gelder aus Babylon weiterflossen. Bis Frau von Kohl und Reibach was merkte und den alten Parnassus anspitzte. Da wurde den beiden die Sache zu heiß. Sie beschlossen, ein Ende zu machen. Und dabei noch mal ganz groß abzukassieren. May kennt Carla. Sie war vor Jahren bei der Stadtguerilla. Ach was, das wusste ich nicht. Aber der GD. May nahm Verbindung zu Carla auf und überredete sie, die Kalispera zu kidnappen. 500 betuchte Greisinnen und Greise. Das hätte ein gewaltiges Lösegeld gegeben. Es gab ein gewaltiges Lösegeld. 100 Millionen in Diamanten. Nur Carla hat nichts davon. Sie hat ihre Rolle ausgespielt. Es wird ihr gehen wie Jason Parnassus und wie ihren 5 Stadtguerilleros. Und das ist gut so. Jonas sah das anders. Jonas hatte was übrig für Carla. Außerdem, Jonas gehörte nicht zum GD und hatte nicht den Auftrag, die Stadtguerilla zu liquidieren. Abwarten. Die Schöne und das Biest hatten sich inzwischen voneinander gelöst. Es gab viel zu tun. Die letzte Runde war eingeläutet. Maschinenstopp! Lass das große Rettungsfloß zu Wasser! Afroherzchen, kümmerst du dich um Carla? Liebend gern. Und du, May Schätzchen? Ich gehe nach unten und aktiviere die Bombe. Du kommst mit, Julie. Bin gleich wieder da, Herzchen. Aphrodite warf ihr eine Kusshand zu. Graziös. Hinreißend. Dann ließ sie sich eine Maschinenpistole geben und trieb Carla vor sich her, bis an die Reling. Carla sollte springen. Sie wollte nicht, verständlicherweise. Jonas zog den Laser. Spring! Es war Zeit einzugreifen. Spring endlich, du Schlampe! Aphrodite wurde ungeduldig. Wie du willst, dann helf ich nach. Jonas, was tun Sie? Ich ziele. Auf Carla? Nein, auf Aphrodite. Oh. Getroffen. Mein Laser, er funktioniert nicht. Ich habe mir erlaubt, ihn zu entladen. Heute Nacht, als sie schlief. Aber wieso? Wir arbeiten doch zusammen. Nicht gegen Carla. Ich muss mich doch wehren. Die schießen auf uns. Keine Angst. Mit den paar Monaten wird Jonas ganz allein fertig. Außerdem war ja Carla auch noch da. Sie hatte sich Aphrodites Maschinenpistole geschnappt, war hinter einem Schornstein in Deckung gegangen und half tatkräftig mit, Mays Leute auszuschalten. Das war bald erledigt. Jonas stieg aus dem Boot und machte Carla klar, wer er war. Immerhin sah ich noch aus wie der gute alte Jodokus. Wir hielten uns nicht lange auf mit Begrüßungen und Erklärungen. An Deck war alles klar, aber unter Deck gab's noch einiges zu tun. Für Jonas, für Carla und für Jackie. Die musste mit, ob sie wollte oder nicht. Sie fand sich im Schiffsbauch am besten zurecht. Wir schlichen uns an, leise, vorsichtig, hielten uns außerhalb des Lichtkegels. Von dem Krawall an Deck hatten May und Julie offenbar nichts mitbekommen. May war dabei, den Zeitzünder für die Sprengladung einzustellen. In aller Ruhe. Ihre MP hatte sie abgelegt. Julie passte auf. Er wirkte nervös. Statt Ausschau zu halten, sah er May auf die Finger. Carla erschoss ihn. Dann griff sie sich seine Waffe und die von May. May fuhr hoch. Jonas! Alias Jodokus, nebst Begleitung. Bleiben Sie stehen, May. Nehmen Sie die Hände hoch. Jackie, Sie greifen ihr in die Kitteltasche und nehmen den Schlüssel zum Käfig. So, schließen Sie auf. Holen Sie die Alten raus. Carla half ihr. Jonas behielt May im Auge und im Visier seines Lasers. Es dauerte ein bisschen, bis alle Alten draußen waren. Sie waren klapprig und vollgepumpt mit Ruhigstellern. Die zwei Frauen zerrten und schoben und zogen, bis der Käfig leer war. Genügend Platz für eine einzelne Person mit breiten Schultern. May zierte sich. Aber ein frisches Laserloch im Kittelsaum überzeugte sie schnell. Jonas schloss ab und steckte den Schlüssel ein. Der neue Aufenthaltsort gefiel May gar nicht. Sie wollte raus. Die Bombe! In einer halben Stunde geht sie hoch! Lassen Sie mich raus! Richtig, die Bombe tickt munter vor sich hin. Fire, fire, fire down below. Fetch a bucket of water, boys. Fire down below. Singen kannst du, Sammy, aber ja, kannst du auch den Zünder deaktivieren? Ja, aber ganz gewiss doch Hochwürden. Gib mir nur ein, zwei Stündlein Zeit, bis dass ich den Speicher vom Programm befreit. Das dauert zu lange. Alternativvorschlag. Lass ticken, Kumpel, und hau ab. Auch gut. Alle Mann an Deck. Und alle Frau und alle Computer. Eine Frau bleibt hier. Nein! Lassen Sie mich raus! Wir dachten nicht daran. Wir hatten genügend damit zu tun, die Alten nach oben zu scheuchen und das Rettungsfloß für sie klarzumachen. Jemand musste das Floß übernehmen, bei den Alten bleiben. Wer macht das? Sie natürlich, Jackie. Warum ich? Ich bin keine Seniorenbetreuerin. Sie sind im öffentlichen Dienst. Im öffentlichen Dunst? Dass ich dich kichere. Sie haben geschworen, das Wohl Babylons und aller seiner Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Außerdem haben Sie keine Wahl, weil Sie keine Waffe haben. Grämen Sie sich nicht, Jackie. Sie werden einen Orden kriegen. Von wem? Oberst Frank? Von der Bürgermeisterin oder vom Odenkreuz. Oder von mir. Und denken Sie an die reichen Verwandten unserer Alten. Die werden sich freuen, wenn sie Oma und Opa zurückkriegen und sich erkenntlich zeigen. Glauben Sie wirklich? Tja, wenn Sie mich so direkt fragen. Warum fahren Sie nicht mit den Alten, Jonas? Weil ich den Helikopter nehme. Ich komme mit. Ich auch. Und der Diamantenkoffer. Sieh mal an. Treuhänderisch. Für die Großreederei Parnassus. Sie ist meine Auftraggeberin. Ich bringe ihr das Lösegeld zurück. Das gehört sich so. Ja. Ist ja nicht ethisch, mein Jonas. Ist ja nicht moralisch. Was? Die Bombe. Ein Zittern lief durch die Kalispera. Sie begann zu sinken. Nach vorn, über den Bug. Wie einst vor 100 Jahren die Titanic. Stilvoll und würdig. Mit vereinten Kräften hieften wir die Alten ins Rettungsfloß. Jackie übernahm das Kommando und das Steuer, das Ruder, die Pinne, wie immer das heißt. Jonas und Carla stiegen in den Helikopter. Wir starteten und drehten ein paar Runden, bis die Kalispera untergegangen war. Dann verabschiedeten wir uns von Jackie und ihren Schutzbefohlenen. Und jetzt Kurs Babylon. Ich bin für Brasilien. Da fühle ich mich sicherer. Mag sein, aber ich habe das Steuer. Aber nicht mehr lange. Ich übernehme. Lassen Sie den Knüppel los. Suchen Sie einen Laser, Jonas? Den habe ich Ihnen vorhin aus der Tasche gezogen und über Bord gehen lassen. Ich habe Ihnen vertraut, Carla. Vertrauen ist gut, Jonas. Aber Kontrolle ist besser, Dämlack, Idiot, Volltrottel, Kackstiefel. Also geben Sie mir schon das Steuer. Ich würde Sie nur ungern umbringen. Vielen Dank. Wir tauschten die Rollen. Carla übernahm das Steuer. Sie war ein Profi und ließ mir keine Chance. Sie behielt immer eine Hand am Laser. Und die Lasermündung zeigte auf meine Schläfe. Carla ging tiefer. Springen Sie ab, Jonas. Ins Wasser? Ja, wohin denn sonst? Also das finde ich ausgesprochen unnett von Ihnen, Carla. Ich bin sogar sehr nett zu Ihnen, Jonas. Ich fliege tief und langsam, damit Sie sich beim Aufschlag nichts tun. Sie dürfen Ihren Sam mitnehmen. Sam ist wasserscheu. Dich fragt keiner, Sammy. Ein Rettungsring kriegen Sie auch, nur den Diamantenkoffer. Den nehme ich. Für die Revolution. Alle hopp. Wir sehen uns, Carla. Geronimo! Adios, Jonas! Glühende Mittagshitze. Absolute Windstille. Auf dem glatten Blau der Karibik treibt ein Rettungsring. Darin ein leicht verdatterter Privatdetektiv. Sonnenbrand auf der Nase. Grimmige Gedanken im Herzen. Und in der Brusttasche einen kleinen, aber lauten Computer. Johnny, oh, I drink whiskey when I can. Oh, whiskey for my Johnny. Schön wär's, Sammy. Wir haben nicht mal Trinkwasser. No whiskey, no cry. Okay, man, neues Lied, 3, 4. Rolling home, rolling home across the sea. Sammy, du nervst. Rolling home to dear old Babylon, where my heart so longs to be. Rolling home, rolling home across the sea. Rolling home to the old Babylon, where my heart too longs to be. Das war Traumschiff. Eine Folge aus der Science-Fiction-Krimiserie Der letzte Detektiv von Michael Kose. Den Detektiv sprach Bodo Primus. Seinen Supercomputer Sam, Peer Augustinski. Außerdem hörten Sie Esther Hausmann, Philipp Moog, Tanja Schleif, Simone Solgar, Jochen Striebeck, Saskia Fester und andere. Ton und Technik Günter Hess und Daniela Röder. Assistenz Martin Trauner, Regie Werner Klein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 2001 in Dolby Surround. Redaktion Erwin Weigel.